Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Half and Half hieß dieses Stück des Pianisten der Poncho Sanchez Band Charlie Otwell. Und damit nochmal hallo und willkommen zur Radionacht Jazz im Deutschlandfunk, am Mikrofon Karl Lippegaus. Afro-Cuban Jazz haben wir noch auf dem Programm bis 6 Uhr. Mario Bauza ist einer der Giganten dieser Musik gewesen. Geboren 1911 in Havanna, gestorben 1993 in New York. Er hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg der Machito Band und es verband ihn eine enge Freundschaft mit einem Jazz-Trompeter, der schon Anfang der 40er Jahre Furore machte mit dem folgenden Stück. We'll be right back. Die Big Band von Dizzy Gillespie 1947, da war ein kubanischer Conga-Trommler dabei, der diese Band auf ein neues Level hob. Sein Name war Chano Pozo. Nur ungefähr ein Jahr wirkte er bei Dizzy Gillespie mit, bevor er unter mysteriösen Umständen, man sagt bei einem Drogendeal, ermordet wurde. Chano Pozo war schon ein Star in Havanna gewesen, bevor ihn die Jazzmusiker entdeckten. Die New Yorker Musiker aber kreierten aus dem kubanischen Original einen eigenen Stil. Das gleiche galt auch für die Tänze. Und dann machte der Cha-Cha-Cha, eine Erfindung aus den kubanischen Charangas, dem Mambo, ernsthaft Konkurrenz. Der Rhythmus war simpler als der des Mambo und auch die Melodien trugen zur Verwässerung der Musik bei. Zu viele wollten an seinem Erfolg mitverdienen. Die Dichte von Sound und Rhythmus der New Yorker Mambo-Bands ging immer mehr verloren, doch auch die Cha-Cha-Cha-Mode war rasch wieder verflogen. Die simplen Strickmuster waren sehr schnell verschlissen. Und dann kam es immer mal wieder vor, dass Musiker nach vielen, vielen Jahren auf einmal, wie man sagt, wiederentdeckt wurden. Das war Bebo Valdés, der berühmte Vater von Chucho Valdés, dem Leader der kubanischen Gruppe Irakere. Bebo Valdés hatte ein wunderbares Comeback, als man auf die glorreiche Idee kam, ihn für das Blue Note Label aufzunehmen, mit unserem Helden am Kontrabass Israel López Cachao und dem fantastischen Conga-Spieler Carlos Patato Valdés. Ebenfalls ein interessanter Pianist ist Frank Emilio, auch bekannt als Frank Emilio Flynn. Von ihm gibt es eine Hommage an Ernesto Lecuona, 1896 bis 1963, einer der wichtigsten Komponisten Kubas. Er schrieb über 600 Songs und viele wurden bekannte Standards. Er wurde geboren in Guanabacoa und ist gestorben in Teneriffa, denn als Fidel Castro an die Macht kam, wanderte Ernesto Lecuona aus. Er galt schon früh als Wunderkind und verblüffte seine Zuhörer schon als Fünfjähriger mit seinem Klavierspiel.